что в один из прекрасных моментов, dass in einem der wunderbaren Momente, дьявол поймал фокус, dass der Teufel die Aufmerksamkeit gefangen hat. Дьявол поймал фокус их разума, hat die Aufmerksamkeit ihres Verstandes gefangen genommen, поймал их на своей мысли, hat gefangen sie mit seinen Gedanken. А когда они этой мысли уделили много внимания, als sie dem Gedanken viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, то тогда враг начал им рисовать картину. So fing der Teufel an, ihnen ein Bild zu malen. Картину, что этот молодой, 30-летний юноша, ein Bild, dass dieser junge, 33-jährige Jüngling, этот молодой раввин, dieser junge Rabbin, он еретик, Rabbi, er ist ein falscher Lehrer oder ein Irrlehrer. Он еретик, он враг еврейского народа. Er ist ein Feind des hebräischen Volkes. Когда эта картина есть в мониторе, wenn dieses Bild im Monitor zu finden ist, im Monitor des Herzens, когда они видят Иисуса врагом, wenn sie Jesus Christus als den Feind sehen, что они будут делать? Was werden sie dann tun? Они будут его гнать. Они, die werden ihn verfolgen. Иисус им говорит, вы сейчас делаете то, Jesus Christus sagt zu ihnen, ihr macht jetzt das, чему позволили, чтобы вам в вашем мониторе нарисовал дьявол. Was ihr erlaubt habt, dass der Teufel in euer Herz malt. Вы улавливаете эту мысль? Versteht ihr diesen Gedanken? А вот теперь самая такая центральная часть мысли, центр нашей беседы. Aber das zentrale Thema oder zentrale Gedanke unseres Themas ist, hört ihr? Скажите, в чьей власти? Sagt, in welcher Gewalt oder Macht? В чьей власти? In welcher Macht? Наводить фокус. In welcher Macht steht es, unsere zu fixieren oder anvisieren, unseren Verstand? Кто вообще руководит, на что будет наведен фокус? Wer, на мысль дьявола или на мысль Бога? Wer herrscht darüber, wessen, also wohin unser Verstand etwas fixiert oder was er fixiert? Welche Gedanken des Teufels oder Gottes? Wer herrscht darüber? Я жду от вас ответа. Ich erwarte Antwort von euch. Каждый сам знает. Совершенно верно. Es ist tatsächlich so, in der Wahrheit. Пойми сейчас, дорогой мой друг. Versteh, mein lieber Freund, jetzt. То, что ты видишь на мониторе своего сердца, das, was du auf dem Monitor deines Herzens siehst, зависит от того, чему ты уделяешь внимание. Hängt davon ab, wem du die Aufmerksamkeit schenkst. На какую мысль ты наводишь фокус? Auf welchen Gedanken oder welchen Gedanken du anvisierst oder anfixierst? Ту картину ты das видишь. Das Bild siehst du dann. А когда ты видишь картину, aber wenn du dann ein Bild siehst, то ты тогда стремишься к тому, что ты в ней видишь. Dann bestrebst du dich zu dem, was du siehst. Вот центрально, я не знаю, как это сможет Вальдемар перевести на русский, ich но weiß nicht, wie der Вальдемар das übersetzen немецкий. Wird, auf Deutsch. Но на русском языке центральная мысль вот этой беседы, она звучит так. Aber das zentrale, oder der zentrale Gedanken dieses Gesprächs, der klingt so. То, что мы видим, das, was wir sehen, в то мы и превращаемся. In das verwandeln wir uns auch. Я еще раз повторю. Ich wiederhole noch einmal. То, что мы видим, das, was wir sehen, в то мы и превращаемся. In das verwandeln wir uns auch. И чтобы подтвердить свою мысль, пожалуйста, откроем 2 Коринфянам 3:18. Und damit ich den Gedanken bekräftige, machen wir 2. Korinther auf 3:18. 2 Коринфянам 3:18. 2. Korinther 3:18. Пожалуйста. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem, erklärt in seinem Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Смотрите, взирая на славу, seht zu, wenn wir auf die Herrlichkeit schauen, что со мной происходит, was, я преображаюсь. Was geschieht mit mir? Ich verwandle mich oder ich verkläre mich. Если я взираю на славу Божию, wenn ich auf die Herrlichkeit Gottes schaue, то я и преображаюсь в тот же образ. So nehme ich auch dieses Abbild an. И вот теперь, молодые, дорогие и мною любимые сердца. Deswegen jetzt ihr jungen und teuren, meine geliebten Herzen. Я не знаю, может быть, кто-то из вас сейчас будет чувствовать себя неудобно, но вы меня простите. Ich weiß es nicht, vielleicht wird sich jemand unangenehm jetzt fühlen, aber ihr seid mir bitte nicht böse. То, что ты видишь на мониторе своего сердца, das, was du auf dem Monitor deines Herzens siehst, в то ты превращаешься в своих повседневных поступках. In das verwandelst du dich in deinen alltäglichen Taten oder Werken. Теперь скажи, пожалуйста. Antworte bitte schön oder sage. Если ты свой разум, oder dein Verstand, свой фокус, deine Fixierung, наводишь на человека, auf einen Menschen stützt oder führst, anfixierst, oder, который в этом мире преподносится таким силачом, крутым парнем, der in dieser Welt praktisch ein starker Kerl ist und richtig такой, который одним ударом всех валит на повал, der alles so niederreißt, niederschmeißt. Теперь хочу спросить у вас, скажите, кем вы станете? Ich möchte jetzt fragen, bitte schön, wer werdet ihr dann werden? Я хочу, чтобы вы сейчас могли понять. Ich möchte, dass ihr jetzt anfängt zu verstehen oder versteht. И если твой фокус наведен на какого-то современного боевика, крутого парня, wenn du deinen Verstand gelenkt hast auf einen starken Kerl, irgendwie einen bekannten, то starken его образ, Kämpfer, его образ, dann ist sein Abbild, он будет на мониторе твоего сердца, wird auf dem Monitor deines Herzens sein. Что ты дальше будешь делать? Was wirst du dann weiterhin tun? Ты будешь преображаться. Du wirst ihm ähnlich sein. В какой образ? In welchem Hinsicht? В тот, который видишь. In das, was du siehst. И тогда у тебя станет прическа. Und wenn dann deine Frisur. Как у этого парня. Wie bei diesem Kämpfer oder Typen. У тебя станут жесты. Wenn du dann anfängst hier. Как у этого парня. Gesten wie bei diesem Typen auch, oder? Ты даже станешь одеваться, ja, как он. So fängst auch an, dich anzuziehen, wer. И то же самое, если кто-то из молодых сестер. Und genauso das gleiche, wenn jemand von den jungen Schwestern. Наведет фокус своего разума. Fixiert mit seinem Verstand. На какую-то передовую современную топ-модель. Auf irgendein Top-Model fixiert mit seinem Verstand. Которая такой величавой поступью прохаживается по подиуму. Dass sie mit einem wunderbaren Gang hinlegt aufs Podium. Если ваш фокус наведен на них, wenn euer Fokus auf sie gerichtet ist, oder то тогда их образ Verstand. Отражается на мониторе вашего сердца. Dann ist ihr Aussehen oder wird wiedergespiegelt auf dem Monitor eures Herzens. Что дальше будет с вами? Was wird dann weiter mit euch geschehen? Вы будете преображаться. Ihr werdet euch verändern oder der какой gleich, образ? Was für ein Aussehen тот, werdet ihr annehmen? Вы видите. Das, was ihr seht. И знаете, что я вам сейчас хочу сказать? Wisst ihr, was ich euch sagen möchte? Вот каждый из вас jeder сегодня, Einzelne von euch heute, каждый из вас, jeder Einzelne von euch, сегодня выглядит так, sieht heute genauso aus. В отношении вашей одежды, in Bezug zu eurer Kleidung, прически, eure Frisur, и всего другого, und all das andere, вы выглядите так, sieht so aus, в зависимости от того, что, in Abhängigkeit на что von dem, вы наводите фокус и что вы видите в мониторе своего сердца. Oder seht in Monitor eures Herzens. Это отражает. Das spiegelt sich wieder, oder wiedergegeben. Я верю, что я останусь жить. Ich denke, dass ich am Leben bleiben werde. И я не умру. Und ich werde nicht sterben. Даже говоря такие слова вам. Selbst wenn ich euch diese Worte dann sagen muss. И я верю, что вы ich bin überzeugt, dass ihr mich liebt. И я хочу сейчас, мы сейчас дальше что-то еще углубимся в эту мысль. Ich möchte noch weiter in diesen Gedanken mich vertiefen jetzt, oder wir werden uns vertiefen. Давайте сейчас взглянем на людей, которые, auf Menschen schauen, die, которые научились. Die es gelernt haben. Всему тому, что касается мыслей о дьяволе. Diesen Gedanken, die den Teufel betreffen. Сказать им нет. Die gelernt haben, zu, Nein zu sagen. А мысли, которые от Бога, aber der Gedanke, der von Gott ist, они уделили свое внимание. Die haben dem Gedanken ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Давайте с вами, lass uns mit euch быть jetzt, может, не ссылаясь на тексты, давайте просто lass uns вспомним. Nicht auf Texte stützen, lass uns einfach nur erinnern. Кто из вас помнит ту историю, когда израильский народ сражался с филистимлянами? Wer kennt die Geschichte, als das Volk Israel mit den Philistern kämpfte? Я думаю, что многие из вас вообще есть среди вас те, кто читали эту историю. Gibt's überhaupt welche unter euch, die diese Geschichte gelesen haben? Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы я хоть знал, что мы понимаем, о чем говорим. Versteht, bitte hebt die Hand, dass ich verstehe, dass ihr überhaupt versteht, von was die Rede ist. Так, ну, подняли руку не все, тогда okay. Я немножко расскажу. Also haben nicht alle die Hand gehoben, also werde ich etwas davon berichten. Израильтяне были вовлечены в военную кампанию. Sie waren hineingeführt in den Krieg. И их противником были соседние государства. Und ihre Widersacher waren ihre Nachbarn, die Philister. И особенность этого сражения состояла в том, und die Besonderheit in diesem Kampf bestand darin, что долгие дни одно войско стояло против другого. Dass viele Tage lang ein Herr gegen das andere dastand. Из филистимлян вышел один очень сильный парень. Aus den Philistern trat hervor ein sehr, sehr starker Kerl. Он был боец с самого детства. Er war ein Kämpfer von der Jugend auf schon. И он, обращаясь к израильтянам, говорит, ну-ка, дайте мне хоть одного человека. Und wendet sich zu den Israeliten und sagt, gib mir überhaupt nur einen Menschen von euch. И мы сразимся. Und wir werden miteinander kämpfen. Кто из нас победит? Wer besiegen wird? Тот, соответственно, и будет победителем. Der wird dann für das Herr der Sieger sein. И вы можете найти это в первой книге Царств, 17 главе. Ihr könnt es im ersten Buch Samuel finden, im 17. Kapitel. Когда этот высокий парень, als dieser starke Kerl, бежал на израильское войско, rannte gegen das Herr der Israeliten. Как вы думаете, что делали воины в этом войске? Wie denkt ihr, was taten die Krieger dieses Heeres? Они убегали. Sie rannten davon. Но послушайте, если вы стоите, zu, wenn ihr dasteht, и у вас около сотни человек, und ihr seid ungefähr 1000 Menschen, и на вас oder бежит 100,000. Какой бы там ни был мужчина, 100 Menschen, auf euch rennt irgendein Mensch zu. Не правда ли? Вы ist можете... Вы можете напасть на него. Ihr könnt ihn überfallen einfach. Вы можете напасть на ihr него, könnt ihn как überfallen, пчелы. Wie Bienen. И от него не останется и мокрого места, вас 100, а он только один. Bei ihm bleibt nicht mal ein nasser Fleck zurück, sondern ihr seid 100 und er ist alleine. Но когда он бежал, aber als er rannte, все разбегались в разные стороны. So rannten alle in verschiedene Richtungen davon. А знаете почему? Wisst ihr auch warum? Потому что духовный фокус, weil der geistliche Fixierung всех этих людей, all dieser Menschen, был наведен на... war gelenkt oder geführt auf... на Голиафа. Auf Goliath. Ihr Blick und ihr Verstand. Каждый из них jeder einzelne von ihnen видел, какой большой Голиаф. Sah, was für ein großer Goliath. Ух, какие у него плечи. Oh, was hat er für Schultern. И когда Голиаф бежал, und als Goliath herrannte, каждый думал, он бежит прямо на меня. Jeder dachte, er rennt direkt zu mir. Что надо делать? Was soll ich tun? Уноси ноги. Pack deine Füße hier weg, oder? Пока он тебя не стер в порошок. Weil er dich noch nicht weggefegt hat. Но когда на поле сражения пришел другой человек als по имени Давид, dieses Kriegsfeld ein anderer Mensch kam mit Namen David. Что-то в этом человеке было не так. In diesem Mensch war irgendwie etwas nicht so. Этот человек смотрел не так, как все другие израильтяне. Wie alle anderen Israeliten. Когда, ну я не буду пачкать эту картину. Ich werde nicht dieses Bild hier besudeln oder verschmutzen. Вот сейчас уловите, пожалуйста. Jetzt fangt jetzt diesen Gedanken. Взор или фокус, разум Давида. Die Sicht oder der Verstand Davids oder был наведен на святого и всемогущего Бога. War gelenkt auf den allmächtigen Gott. И когда Давид смотрел на Бога, und als David auf Gott schaute, у которого небеса престол, dessen Thron der Himmel ist, а земля подножье ног, und die Erde ist praktisch für die, seine Füße der Boden, на Бога, который наполняет все во всем, auf Gott, der alles in, und alles füllt, и вдруг на фоне этого всемогущего Бога появляется маленький Голиаф. Und hier auf dem Forum dieses allmächtigen Gottes kommt dieser kleine Goliath dort. И этот vor. Маленький Голиаф начинает dieser, говорить хульные слова. Und dieser kleine Goliath fängt an lästernde Worte zu sprechen. То тогда Давид просто сравнивает маленького Голиафа. Dann vergleicht einfach David diesen kleinen Goliath со всемогущим Богом. Mit diesem allmächtigen Gott. И он не убегает. Und er rennt nicht davon. А он ему говорит: ты кто такой? Und er sagt zu ihm: wer bist du überhaupt? Ты мне скажи, кто ты такой? Sag mir bitte schön, wer bist du überhaupt? Чтобы поносить воинство Господне и Бога всемогущего. Das Herr des Gottes lästerst und den allmächtigen Gott. Откуда эта смелость? Wo hast du diesen Mut her? Он смотрел на правильные вещи. Er schaut auf die richtigen Sachen. И когда он видел всемогущего Бога, und als er diesen allmächtigen Gott тогда sah, ему был не страшен so Голиаф. Hat er keine Angst vor Goliath. Давайте еще возвратимся к двум персонажам. Lass uns noch mal zu zwei Personalien zurückkehren. Это Иисус Навин и Халев. Personen. Es ist Josa und Caleb. Я думаю, что вы помните. Ich denke, ihr erinnert euch. Что эти двое, ну, отважных, diese zwei von den wichtigen человека были в числе 12. Zwei wichtigen Menschen, die waren in der Zahl von 12 Menschen. Которые ходили на разведку. Die Auskundschaften waren. На разведку, что из себя представляет земля Ханаанская. Sie sind in das Land Kanaan gegangen, um auszukundschaften, wie das Land. Wisst ihr, с какой вестью пришли? Wisst ihr, mit welcher Botschaft die 10 zurückkamen? Они им сказали: слушай, ребята. Sie sagten: hör zu, Jungs. Давайте лучше и носа не совать в землю Ханаанскую. Lass uns lieber nicht mal die Nase hineinstrecken, das Land Kanaan. Там сыны инаковые такие огромные. Das sind solche großen Söhne, das. Огорода у них такие крепкие. Aber die haben solche festen Städte. Давайте лучше тихонечко сидеть, как мыши, и не шевелиться. Lass uns lieber ruhig sitzen wie Mäuse und uns nicht bewegen. Но почему-то Иисус Навин и Халев говорили иное. Sie sagten was anderes. Знаете почему? Wisst ihr weshalb? Потому что 10 смотрели только на сынов инаковых. Weil sie schauten, die 10 schauten nur auf die Söhne der Kananiter. 10 фокус своего духовного взрения взяли только стены и укрепленные города. Die 10 haben ihren geistlichen Fokus nur auf die Städte und auf die festen Mauern gelegt. Но Иисус Навин и Халев смотрели на всемогущего Бога. Schauten auf den allmächtigen Gott. Они смотрели на того, который провел их через Черное море. Ja, die schauten auf den, der sie durch das Meer hindurchführte. Они смотрели на того, который говорил с ними с горы Синай. Sie schauten auf den, der mit ihnen aus, vom Berg Sinai herabredete. Они смотрели на того, который сотворил небо и землю. Sie schauten auf den, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. И когда на фоне всемогущего Бога они смотрели на сынов Инаков. Und als sie aus dem Forum oder aus der Sicht Gottes auf die Söhne schauten, auf die Söhne Kanaans, so sagten sie. Они говорили: мы завоюем. Sie sagten: wir besiegen sie. Мы возьмем. Wir nehmen das Land ein. Не потому, что мы сильны. Nicht, weil wir stark sind. А потому, что силен тот, кто с нами. Weil der stark ist, der mit uns ist. Насколько это важно. Wie wichtig ist das. В твоей и моей жизни. In deinem und in meinem Leben. Смотреть. Zu schauen. И наводить фокус на правильные вещи. Und fixieren unseren Gedanken auf richtige Dinge. Не правда ли, в нашей жизни есть проблемы? In unserem Leben haben wir Probleme. И когда вы сконцентрируете свое внимание только на проблему. Wenn ihr euch konzentriert nur auf die Probleme. то эта проблема вас испугает, как Голиаф израильтян. So wird euch dieses Problem genauso erschrecken wie Goliath die Israeliten. Вы скажете, я не справлюсь. Ihr sagt, ich werde nicht zurechtkommen. Это большая проблема. Es ist ein großes Problem für mich. Она просто разложит меня на лопаты. Es wird mich nur zerlegen hier. Но если вы на любую жизненную проблему. Aber wenn ich jedes Lebensproblem будете смотреть, наводя фокус не на проблему, а на всемогущего Бога, nicht auf euer Problem schauen, sondern euer Gedankenverstand auf den allmächtigen Gott lenken, то тогда вы поймете, dann werdet ihr verstehen, что нет ничего, dass es nichts gibt, ничего, es gibt überhaupt nichts, чтобы вы, was ihr, не преодолели, nicht besiegen könnt oder потому что überwinden с вами könnt, weil mit uns всемогущий Бог, ist der allmächtige Gott. И он за вас. Und er ist für euch. И он вас любит. Und er liebt euch. И он вас держит в своей руке. Und er hebt euch fest in seine и Hand. Он вас не оставит. Und er lässt euch nicht im Stich. Аллилуйя. Аллилуйя. Теперь und еще jetzt одного героя Ветхого Завета. Noch einen Helden des Alten Testaments. Это человек по имени Моисей. Es ist der Mensch nach dem Namen Moses. За него есть тоже одна интересная текст. Это послание к евреям, 11 глава, 27 стих. Über ihn gibt es auch eine sehr interessante Stelle. Das ist im Neuen Testament das 11. Kapitel Hebräer, der 27. Vers. Пожалуйста, прочти его. Durch den Glauben verließ er Ägypten, fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als er sehe er ihn. Я хочу спросить у вас, почему Моисей был тверд? Ich möchte euch fragen, wieso war Moses fest? Почему? Как здорово здесь сказано. Wie wunderbar ist hier gesagt worden gerade. Он видел невидимого. Er hat den gesehen, den man nicht sehen konnte. И по этой причине был тверд. Und aus dem Grund war er fest. Послушайте, братья мои, сестры. Hört zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Если вы в фокусе своего духовного зрения, wenn ihr in dem Fokus eures geistlichen Augenlichtes будете взирать на всемогущего Бога, auf den allmächtigen Gott schauen werdet, тогда вы смело скажете, dann werdet ihr frei heraussagen, мне нечего бояться. Ich habe nichts zu fürchten. Кто из вас вспоминает себя, когда вы были маленькие? Wer kann sich daran erinnern, als ihr klein wart? И когда рядом с вами ваш большой отец? Und wenn mit euch euer großer Vater war? Ваш отец рядышком с вами, вы маленький. Euer Vater ist neben euch und ihr seid so klein. Особенно у мальчишек это есть. Besonders bei den Jungen ist es so. Когда тех ребят, которые их в детском садике обижали, dann, wenn die Jungs, die euch im Kindergarten beleidigt haben oder geschlagen haben, и он боялся ему в ответ хоть слово сказать, und er hat sich gefürchtet, denen auch überhaupt ein Wort zu antworten, но теперь, когда рядом с папой, und dann, wenn er mit dem Papa zusammen ist, он может его позвать по имени, und kann ihn nach dem Namen rufen, и сказать, что ты хотел, und sagt, was wolltest du? Я что-то не понял, что ты там ко мне приставал. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass du mich irgendwie belästigt hast. Слушай, откуда эта твердость? Dazu, von wo ist dieser Mut oder woher что kommt der Mut her? Тебе? Was hat sich in dir verändert? Он просто переводит взор на папу. Er schaut nur mit seinen Augen auf seinen Vater und sagt, Papa ist mit ihm, alles ist in Ordnung. Бояться нечего. Man hat sich nicht zu я fürchten. Тверд. Ich bin fest. За мне папа вступится. Weil mein Vater wird für mich eintreten. Я хочу вам сказать, что Моисей был тверд. Ich möchte sagen, dass Mose fest не war. Не потому, что имел особенный характер. Weil, und er hatte einen besonderen Charakter. А потому, что он nicht, einen besonderen Charakter hatte, weil er sah den man nicht sehen konnte. Und er sah den man nicht sah. Und er sah das, oder er sah den nicht, und aber wusste, dass bei dem Unsichtbaren alles in der Kraft liegt oder in seiner Macht. Er sagte, ich habe keinen Grund zu zweifeln. Если этот Бог will, wenn Gott, dieser Gott mich herausgeführt hat, so führt er auch hin. Потому, что он всемогущий Бог. Weil er allmächtiger Gott ist, ein allmächtiger Gott. Успех вашей и моей жизни, der Erfolg eures und meines Lebens, зависит от того, hängt davon ab, на что вы наводите фокус, was ihr eure Augen oder Verstand fixiert. Священное Писание призывает нас к следующему. Die Heilige Schrift ruft uns zum nächsten auf. Писание говорит так. Die Schrift sagt so. Взирайте. Schaut. На начальника, auf den Anfänger и совершителя веры, und Vollender des Glaubens. Скажите, кто это? Sagt, wer ist das? Это Иисус. Es ist Jesus Christus. И вот теперь, пожалуйста, молодые сердца. Bitte, jungen Herzen. Если ваш духовный взор, wenn euer geistliches Licht oder Auge, направлен на Иисуса, ist auf Jesus Christus gerichtet. Если вы на него наводите свой фокус, wenn ihr eure Augen auf ihn richtet, скажите, что будет на мониторе вашего сердца? Sagt bitte schön, was wird auf den Monitoren eures Herzens sein? Будет отражаться Иисус. Wird Gott oder Jesus sich widerspiegeln? А теперь следующий вопрос. Aber jetzt во nächste что Frage, вы когда будете преображаться? In was werdet ihr euch dann verwandeln oder verändern? Знаете во что? Wisst ihr in was? Вы будете преображаться в Иисуса. Ihr werdet euch in Jesus Christus verwandeln, oder? У вас станет речь, как у Иисуса. Ihr werdet ein Gespräch haben oder wie Jesus Christus. Вы станете добры и сострадательны, как Иисус. Eure Rede wird zusammen wie Jesus Christus. Ihr werdet so nett und gut sein wie Jesus Christus. Почему? Потому что вы это ясно видите, это было у Иисуса. Weshalb? Weil ihr das klar seht, das war bei Jesus Christus diese Eigenschaft. И потому то, что ты сегодня из себя представляешь. Und das, was du heute von dir darstellst.